Hören, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Präsentation zum Thema Umweltschutz teil. Mein Name ist Sarah Farias und ich freue mich, dass Sie heute zu meinem Vortrag Klimaschutz in unserer Firma gekommen sind. Nicht nur Politiker und Politikerinnen setzen sich für den Klimaschutz ein, sondern auch Sie zu Hause beschäftigt dieses Thema wahrscheinlich immer wieder. Und auch unser Unternehmen beschäftigt es seit vielen Jahren. Heute möchte ich Ihnen vorstellen, was wir als Firma schon für den Umweltschutz unternommen und wie gut diese Aktionen funktioniert haben. Danach spreche ich noch über die geplanten Aktionen für die nächsten Jahre. Wir haben natürlich schon vor vielen Jahren mit kleinen Änderungen etwas für den Umweltschutz getan. Damit Sie den Müll richtig trennen können, wurden verschiedene Mülleimer in die Büros gestellt. Wir versuchen auch seit Jahren, so viel Papier wie möglich zu sparen. Aber unsere erste große Aktion haben wir vor 3 Jahren gestartet. Sie alle haben bestimmt schon von unserer Initiative zum Stromsparen gehört. Vor 3 Jahren haben wir angefangen, neue stromsparende Lampen in den Büros zu installieren. Ich weiß, dass manche von Ihnen am Anfang nicht begeistert waren, weil sie, während die Lampen installiert wurden, nicht in den Büros arbeiten konnten. Aber die Zahlen zeigen, es war die richtige Entscheidung. Mit den neuen Lampen konnten wir nicht nur viel Energie sparen, sondern auch die Kosten des Stromverbrauchs reduzieren. Auch wenn die Lampen jetzt viel Geld gekostet haben, wird es sich in 5 Jahren lohnen, weil die Firma dann insgesamt weniger für den Strom bezahlt. Außerdem verbraucht das Unternehmen schon jetzt weniger CO2. Das ist ein großartiger Fortschritt für den Umweltschutz. Außerdem hat eine Umfrage aus dem Jahr 2023 gezeigt, dass mehr als 50 MitarbeiterInnen mit dem Auto zur Arbeit fahren. Deshalb haben wir vor 2 Monaten eine Plattform erstellt, um FahrerInnen oder MitfahrerInnen ins Büro zu finden. Bis jetzt sind aber erst 15 Personen registriert. Deshalb möchte ich diese Plattform noch einmal vorstellen, damit alle von diesem Angebot wissen und sich bei Interesse anmelden können. Die Plattform finden Sie in unserem Intranet. Sie können sich kostenlos mit Ihrer Firmen-E-Mail-Adresse anmelden und dann sofort Fahrten mit Angabe von Zeit und Ort anbieten oder suchen. Die Plattform ist für alle MitarbeiterInnen der Firma. Bitte bieten Sie keine privaten Fahrten an. Die Plattform ist nur für Fahrten ins und vom Büro nach Hause gedacht. Zu Ausflügen können Sie sich natürlich außerhalb der Arbeit verabreden. Und jetzt möchte ich Ihnen die Planungen für die nächsten Jahre vorstellen.